Er ging in sein Zelt zurück und nahm den Gürtel Gemal ab. Dann schickte er Iloan, die drei Herren Hyspalt, Hykrion und Hydorn zu rufen. Während er wartend auf und ab ging, fiel ihm ein, dass Xayide ihm alles vorausgesagt hatte. Er hatte es nicht glauben wollen, aber nun musste er es. Xayide meinte es ehrlich mit ihm, das sah er jetzt ein. Sie allein war ihm wahrhaft ergeben. Aber noch war nicht gesagt, dass Atreo seinen Plan auch tatsächlich ausführen würde. Vielleicht war es nur ein Einfall gewesen, dessen er sich schon schämte. In diesem Fall wollte Bastian kein Wort über die Sache verlieren, obwohl ihm an Freundschaft von nun an nichts mehr lag. Das war für immer vorbei. Als die drei Herren kamen, erklärte er ihnen, er habe Gründe für die Annahme, dass noch diese Nacht ein Dieb in sein Zelt kommen würde. Er bäte die drei Herren deshalb, im Inneren des Zeltes Wache zu halten und den Dieb, wer es auch sein möge, sofort gefangen zu nehmen. Hyspalt, Hydorn und Hykrion waren einverstanden und machten es sich bequem. Bastian ging fort. Er begab sich zu Xayides Korallensänfte. Sie lag in tiefem Schlaf, nur die fünf Riesen in ihren schwarzen Insektenpanzern standen aufrecht und reglos um sie herum. In der Dunkelheit sahen sie aus wie fünf Felsbrocken. »Ich wünsche, dass ihr mir gehorcht«, sagte Bastian leise. Sofort wandten alle fünf ihm ihre schwarzen Eisengesichter zu. »Befiehl uns, Herr unserer Herrin«, antwortete einer mit blecherner Stimme. »Glaubt ihr, ihr werdet mit dem Glücksdrachen Fuchur fertig?« wollte Bastian wissen. »Das kommt auf den Willen an, der uns lenkt.« »Es ist mein Wille.« »Dann werden wir mit allem fertig.« »Gut, dann marschiert jetzt in seine Nähe. Sobald Atreo ihn verlässt, nehmt ihn gefangen. Aber bleibt mit ihm dort. Ich lasse euch rufen, wenn ihr ihn bringen sollt.« »Das tun wir gern, Herr unserer Herrin!« Die fünf Schwarzen setzten sich lautlos und im Gleichschritt in Bewegung. Xayide lächelte im Schlaf. Bastian ging zu seinem Zelt zurück, aber als er es vor sich sah, zögerte er. Falls Atreo tatsächlich den Diebstahl versuchen würde, so wollte er nicht dabei sein, wenn sie ihn gefangen nahm. Das erste Morgengrauen stieg bereits am Himmel empor und Bastian setzte sich nicht weit von seinem Zelt unter einem Baum und wartete. Die Zeit verstrich unendlich langsam. Ein fahler Morgen dämmerte herauf, es wurde heller und Bastian schöpfte bereits Hoffnung, dass Atreo sein Vorhaben aufgegeben habe, als plötzlich Lärm und Stimmengewirr aus dem Inneren des Prachtzeltes drang. Es dauerte nur kurz, dann wurde Atreo mit auf den Rücken gefesselten Armen von Hykrion aus dem Zelt geführt. Die beiden anderen Herren folgten. Bastian erhob sich müde und lehnte sich gegen den Baum. »Also doch.« Dann ging er zu seinem Zelt. Er mochte Atreo nicht anschauen und auch dieser hielt den Kopf gesenkt. »Eloan«, sagte Bastian zu dem blauen Djinn neben dem Zelteingang, »wecke das ganze Lager auf. Alle sollen sich hier versammeln und die schwarzen Panzerriesen sollen Fuchur bringen.«